Kapitel 03. Heilung unter dem Alten Bund. Wenn wir uns weiter mit den Verheißungen Gottes an die Israeliten befassen, kommen wir zu 5. Mose 7. Hier finden wir einige der gleichen bedingten Verheißungen, von Krankheiten befreit zu werden, die auf ihrem Gehorsam gegenüber dem Bund mit Gott beruhten. Wenn ihr auf diese Bestimmungen hört, sie befolgt und nach ihnen lebt, dann wird der Herr, euer Gott, sich an seinen Bund mit euch halten und euch in Güte begegnen, wie er es euren Vorfahren geschworen hat. Er wird euch lieben, euch segnen und euch zu einem großen Volk machen. In dem Land, das er euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat, wird er euch viele Kinder schenken und reiche Ernten an Getreide, Most und Öl. Eure Rinder, Schafe und Ziegen lässt er viele Junge werfen. Mehr als alle anderen Völker werdet ihr gesegnet sein. Niemand wird unfruchtbar sein, weder Mann noch Frau, weder Mensch noch Tier, der Herr wird euch vor jeder Krankheit bewahren. Die schrecklichen Seuchen, die ihr aus Ägypten kennt, wird er von euch fernhalten und sie denen schicken, die euch hassen. Ihr werdet alle Völker, die der Herr, euer Gott, in eure Gewalt gibt, vernichten. Habt kein Mitleid mit ihnen und dient auf keinen Fall ihren Göttern, denn das würde euch zum Verhängnis werden. 5 Mose 7, 12 bis 16. Siehst du die übliche Sprache, die bei den Heilungszusagen des Alten Bundes verwendet wird? Wenn du dies tust, dann werde ich das tun, im Grunde läuft es auf dasselbe hinaus, solange du nicht sündigst, kann dich die Krankheit nicht berühren. Und warum? Die Sünde war die Ursache für das Problem. Solange sie nicht sündigten, konnte Gott Krankheit aus ihrem Leben fernhalten. Im Alten Bund werden die Heilungsversprechen immer wieder an den Gehorsam der Israeliten geknüpft. In 5. Mose 7 sagt Gott den Israeliten, dass er seinen Teil des Bundes einhalten wird, solange sie auf seine Gebote hören und ihnen gehorchen, was Folgendes beinhaltet. 1. Gott wird die Frucht deines Leibes segnen. 2. Niemand wird unfruchtbar sein, auch nicht unter euren Tieren. 3. Gott wird alle Krankheiten aus deiner Mitte wegnehmen. 4. Du wirst finanziell gesegnet sein. Ich möchte, dass du erkennst, was Gott für sie getan hat, denn letztlich geht das alles auf den ursprünglichen Auftrag Gottes in 1. Mose 1 zurück. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen, so schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere, 1 Mose 1, 26 bis 28. Ich nenne das den ursprünglichen Missionsbefehl. Der Auftrag Gottes an die Menschen lautete, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Wie kannst du fruchtbar sein und dich auf der Erde vermehren, wenn du unfruchtbar bist und keine Kinder bekommen kannst? Wie kannst du ohne Geld durch die Welt ziehen? Wie kannst du das erfüllen, wenn du krank bist? Du brauchst Gesundheit und du brauchst finanziellen Wohlstand, um den Auftrag zu erfüllen. Nachdem Adam im Garten gesündigt hatte, kam der Fluch über die Erde. Als Folge des Fluchs kamen Krankheiten, Unfruchtbarkeit und viele andere schlimme Dinge auf die Erde. Das schloss alle Menschen ein, die nach Adam geboren wurden. Aus diesem Grund schloss Gott einen Bund mit den Israeliten. Er zeigte ihnen nicht nur, dass sie einen Erlöser brauchten, sondern versetzte sie auch in die Lage, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren, die Erde zu füllen und sie sich untertan zu machen und das, obwohl Jesus erst in etwa 1.500 Jahren seinen irdischen Dienst ausüben sollte. Der alte Bund war die Gnade Gottes, die Israeliten in die Lage zu versetzen, den Auftrag dennoch erfüllen zu können. In 5. Mose 28 geht Gott sehr genau auf die Segnungen und Flüche des Gesetzes ein. Wenn es jemals Fragen darüber gab, was unter dem alten Bund zur Verfügung stand, beantwortet dieses Kapitel der Bibel sie alle. Wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und nach allen Geboten lebt, die ich euch heute verkünde, dann wird er euch über alle anderen Völker stellen. Wenn ihr ihm gehorcht, wird er euch mit der ganzen Fülle seines Segens beschenken, Gesegnet werdet ihr sein in euren Städten und gesegnet auf euren Feldern. Gesegnet werdet ihr sein mit vielen Nachkommen, reichen Ernten und großen Herden, eure Rinder, Schafe und Ziegen werden zahlreiche Junge werfen. Gesegnet werdet ihr sein mit reich gefüllten Erntekörben und Backtrögen. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr nach Hause kommt, und gesegnet, wenn ihr aufbrecht. Wenn eure Feinde euch angreifen, wird der Herr euch den Sieg über sie schenken. Auf einem Weg werden sie gemeinsam gegen euch anrücken, aber in alle Himmelsrichtungen vor euch fliehen. Der Herr wird seinem Segen befehlen, mit euch zu sein, eure Vorratsspeicher werden sich füllen und alles, was ihr tut, wird euch gelingen. In dem Land, das er euch gibt, wird er euch reich segnen. Der Herr, euer Gott, wird euch zu einem heiligen Volk machen, das ihm allein gehört, wie er es euch versprochen hat. Er tut dies, wenn ihr seine Gebote beachtet und nach seinem Willen lebt. Dann werden alle Völker der Welt erkennen, dass ihr das Eigentum des Herrn seid und seinen Namen tragt, und sie werden sich vor euch fürchten. Alles Gute wird der Herr euch im Überfluss geben und euch beschenken mit vielen Nachkommen, großen Herden und reichen Ernten. In Wohlstand werdet ihr leben in dem Land, das er euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat. Der Herr wird euch seine Schatzkammer öffnen, den Himmel, und eurem Land zur rechten Zeit Regen schenken. Er wird euch segnen bei allem, was ihr tut. Ihr werdet so viel besitzen, dass ihr vielen Völkern Geld leihen könnt und selbst keine Schulden machen müsst. Der Herr wird dafür sorgen, dass ihr über die anderen Völker herrscht und euch ihnen nicht unterwerfen müsst. Ihr werdet immer reicher und mächtiger und niemals ärmer und schwächer. Er tut dies, wenn ihr nach seinen Geboten lebt und sie befolgt, wie ich es euch heute befehle. Weicht niemals von den Geboten ab, die ich euch heute verkünde, weder nach rechts noch nach links. Lauft auf keinen Fall anderen Göttern nach und dien, ihnen nicht. 5 Mose 28, 1-14. In diesem ersten Teil von 5. Mose 28 offenbart Gott die Segnungen, die sich aus ihrem Gehorsam ergeben. Dein Körper wird gesegnet sein. Dein Geschäft wird gesegnet sein. Dein Essen wird gesegnet sein. Gunst bei der Welt. Zugang zu den Ressourcen des Himmels. Schutz vor allem Unheil. Alles, was du in die Hand nimmst, wird gesegnet sein. Du wirst ein Kreditgeber und kein Kreditnehmer sein. Du wirst nie Sklave eines anderen Systems sein. Die Welt wird sich vor dir fürchten, weil sie erkennt, dass du von Gott bist. Der Zweck des Gesetzes war es, den Israeliten zu zeigen, dass sie Stinder waren und einen Retter brauchten, es galt 3, 24, aber nur weil das Gesetz nicht erfüllt werden konnte, bedeutete das nicht, dass Gott sie bestrafen wollte. Es gibt sehr viel Gnade, die von Gott ausgeht, sogar im Alten Bund. Gott wollte ihnen seinen Segen nicht vorenthalten. Das Gesetz zeigte ihnen, dass sie nicht gut genug und ungerecht waren, aber das Gesetz zeigte ihnen auch die Vorteile des Segens und dass sie letztendlich einen Erlöser brauchten. Gott stellte die Israeliten vor die Wahl, sie konnten 5. Mose 28, Januar 2014 oder den Rest von 5. Mose 28 haben und diesen Rest von 5. Mose 28 willst du sicher nicht. Schau dir einige der Flüche an, die in 5. Mose 28, 15-68 aufgelistet sind. Das ist nicht schön. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, jedoch nicht gehorcht und nicht nach seinen Geboten und Weisungen lebt, die ich euch heute verkünde, dann werden euch diese Flüche treffen, verflucht werdet ihr sein in euren Städten und verflucht auf euren Feldern. Verflucht werdet ihr sein mit leeren Erntekörben und Backtrögen. Verflucht werdet ihr sein mit wenigen Nachkommen und schlechten Ernten, eure Rinder, Schafe und Ziegen werden kaum noch Junge werfen. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr nach Hause kommt, und verflucht, wenn ihr aufbrecht. Der Herr wird Unglück, Angst und Verzweiflung über euch bringen bei allem, was ihr unternehmt. In kürzester Zeit werdet ihr zugrunde gehen und vernichtet werden. Denn mit euren bösen Taten habt ihr euch vom Herrn abgewandt, 5 Mose 28, 15-20. Wie du siehst, waren die Flüche nicht schön, aber wenn du weiter liest, was der Fluch alles mit sich brachte, vor allem im Bereich von Krankheit und Seuchen, wird es richtig schlimm. Der Herr wird euch die Pest schicken, bis er euch ausgelöscht hat aus dem Land, das ihr jetzt in Besitz nehmen wollt. Er wird euch heimsuchen mit Schwindsucht, Fieber und Entzündungen, mit Hitze und Dürre, mit Getreidebrand und Pilzbefall. Das Unheil wird euch verfolgen, bis niemand mehr übrig ist. Der Herr wird euch mit Geschwüren plagen, wie sie die Ägypter bekamen, mit Beulen, Ausschlag und Krätze, und ihr werdet keine Heilung finden. Er wird euch strafen mit Wahnsinn, Verblendung und geistlicher Verwirrung. 5 Mos 28, 21 bis 22, 27 bis 28. Ab Vers 21 erfahren wir einige Details über die Krankheiten, die als Teil des Fluchs auftreten können: Schwindsucht, Tuberkulose, Fieber, Entzündungen, Furunkel, Tumore, Hautkrankheiten und sogar Geisteskrankheiten. Beachte dabei, dass diese Dinge weder Gottes Wille waren noch sie für die Israeliten normal sein sollten. Der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte, sollte sie in die Lage versetzen, mit diesen Dingen niemals in Berührung zu kommen. Bevor wir nun weitergehen, und glaube mir, die gesundheitlichen Probleme mit dem Fluch werden noch schlimmer, möchte ich sicherstellen, dass du verstehst, dass Gott nicht der Urheber all dieser Probleme ist. Wenn wir im Alten Testament Sätze lesen wie: Der Herr wird dich mit Geschwüren schlagen, müssen wir verstehen, dass Gott diese Dinge zulässt und nicht verursacht, auch wenn es in manchen Übersetzungen so klingt. Aus der Zeitform im Hebräisch des Alten Testaments kann man nicht einfach schließen, dass Gott der Verursacher ist. Aber im Gesamtzusammenhang der Schrift erkennen wir, dass Gott keine Krankheiten über die Menschen bringt, sondern sie sind das Werk Satans. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm, Epg 10, 38. Der Herr antwortete ihm: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Ruhetag sein Rind oder den Esel von der Krippe los, führt ihn weg und drängt ihn. Diese Frau, aber, die eine Nachkommin Abrahams ist, die der Satan gebunden hatte 18 Jahre. Strich, die dürfe man am Ruhetag nicht von ihrer Fessel losbinden, LK 13, 15 bis 16. In Apostelgeschichte 10,38 und Lukas 13,16 wird darauf hingewiesen, dass es Satan war, der die Menschen mit Krankheit und Gebrechen gebunden und unterdrückt hat. Jesus sagt in Lukas 13 ausdrücklich, dass Satan die Frau mit ihrem körperlichen Problem gebunden hatte. Es läuft auf Folgendes hinaus: Gott lässt zu, was wir zulassen, er erlaubt, was wir erlauben. Würde Gott jemanden mit Geschwüren, Tumoren, Krebs, Covidi oder einem anderen Problem belegen, würde er auf gleiche Weise wie Satan agieren, aber das ist nicht der Fall. Deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir im Alten Testament von Krankheiten lesen, verstehen, dass dies Dinge waren, die Gott unter den Israeliten aufgrund ihrer Entscheidungen zuließ. In 5. Mos 28 lesen wir weiter: Der Herr wird euch mit unheilbaren Geschwüren strafen, die an den Knien und Schenkeln ausbrechen und euren ganzen Körper von Kopf bis Fuß befallen. Wenn ihr nicht nach allen Weisungen des Gesetzes lebt, die in diesem Buch aufgeschrieben sind, wenn ihr keine Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, und seinem herrlichen und furchterregenden Namen habt, dann wird der Herr euch und euren Nachkommen fürchterliche Plagen schicken und schreckliche Krankheiten, gegen die es kein Heilmittel gibt. Alle Seuchen, die ihr in Ägypten kennen und fürchten gelernt habt, wird er bei euch ausbrechen lassen, und ihr werdet sie nie wieder los. Auch Krankheiten und Seuchen, die in diesem Gesetzbuch nicht erwähnt sind, wird der Herr euch schicken, bis ihr zugrunde geht. 5 Mos 28, 35.58-61. Gerade wenn man denkt, es sei schlimm, sagt Gott ihnen in Vers 61, dass auch jede Krankheit, die nicht erwähnt wird, über sie kommen wird, bis sie sterben. Schlimmer kann es gar nicht werden. Aber wenn du es umdrehst, ist das eine erstaunliche Nachricht. Warum ist das so? Wenn dich unter dem Fluch jede Krankheit auf der Welt heimsucht, dann gibt es unter dem Segen keine Krankheit, die dich berühren kann. Jede Krankheit auf der Erde, ob im Gesetz niedergeschrieben oder nicht, konnte den Israeliten nichts anhaben, solange sie Gott gehorchten. Das wäre doch ein guter Ansporn, Gott zu gehorchen, nicht wahr? Im Grunde könnte man die Segnungen und Flüche in drei Hauptbereiche zusammenfassen: Gesundheit, Reichtum und Leben. Wenn du die Gebote Gottes befolgst, bekommst du alle drei, wenn du nicht gehorchst, verlierst du alle drei. Für die Israeliten galt, solange sie nicht sündigten, konnte ihnen keine Krankheit etwas anhaben. Ich hoffe, du erkennst, dass die Israeliten schon im alten Bund die Wahl hatten, was sie erleben wollten. Als Sklaven des Fluches gab Gott ihnen die Möglichkeit, eine bedingte Freiheit zu erleben, bis Jesus als Messias kam. Im Gegenteil, Gottes Wort ist euch nahe. Es ist in eurem Mund und in eurem Herzen. Ihr müsst es nur befolgen. Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, den Herrn zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen zu befolgen. Dann werdet ihr leben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch Sitzhalten in dem Land, das ihr in Besitz nehmen werdet. Wenn ihr euch jedoch von ihm abwendet und ihm nicht mehr gehorcht, wenn ihr euch dazu verführen lasst, andere Götter zu beten und ihnen zu dienen, dann werdet ihr ganz sicher umkommen. Das sage ich euch schon heute. Ihr werdet nicht länger in dem Land wohnen, das ihr nun einnehmt, wenn ihr den Jordan überquert. Heute rufe ich Himmel und Erde als Zeugen an, ihr steht vor der Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr lebt, ihr und eure Nachkommen. Liebt den Herrn, euren Gott, hört auf ihn und haltet ihm die Treue. Dann werdet ihr leben. Ihr werdet als Volk fortbestehen und in dem Land bleiben, das der Herr euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob mit einem Iai zugesagt hat, 5 Mose 30, 14 bis 20. Beachte diese Aussage, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod, hier geht es um eine Wahl. Obwohl sie noch Sklaven des Fluches waren, gab der Bund, den Gott den Israeliten anbot, ihnen die Wahl zurück, Leben oder Tod, Krankheit oder Gesundheit. Vergiss bitte nicht, dass wir hier über den alten Bund sprechen. Das war ein Bund zwischen Gott und den Kindern Israels. Sie waren nicht gerettet, sie waren Sünder mit einem Bund, der auf dem Blut von Tieren und einem Priester basierte, der sie einmal im Jahr vor Gott vertrat. Trotz ihres sündigen Zustands war ein wichtiger Teil ihres Bundes mit Gott dieser: Wenn du tust, was ich dir sage, wirst du keinen einzigen Tag in deinem Leben krank sein. Gott wollte schon immer, dass sich sein Volk von der Welt absetzt, dass es in der Welt ist, aber nicht von der Welt. Die ganze Welt war von Krankheiten betroffen. Wie großartig würden die Israeliten in den Augen der Welt dastehen, wenn sie die gleichen Erfahrungen machen würden wie der Rest der Welt. Die Angehörigen von Gottes Volk sollten immer Abgesonderte sein, nicht nur dem Namen nach, sondern auch durch Erfahrung. Wenn wir uns weiter mit Gottes Gesundheitsfürsorgeplan unter dem alten Bund beschäftigen, kommen wir zu Psalm 91, einer gewaltigen Schriftstelle, die vom Heiligen Geist inspiriert und von König David geschrieben wurde. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung, DW bist mein Gott, auf den ich vertraue, ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Fuckelfängers, er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden, nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn 1000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen, du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen, und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien, ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei, ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe, PS 91. In Psalm 91 finden wir die gleichen kraftvollen Wahrheiten über Gottes Gesundheitsfürsorgeplan unter dem Alten Bund. Die Verheißungen in Psalm 91 lassen sich so zusammenfassen: Solange du auf mich vertraust, wirst du nie wieder krank sein. In den Versen 5 bis 7 sagt Gott: Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden, nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn 1000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deiner Rechten dich trifft es nicht. Stell dir vor, du steckst mitten in einer Pandemie und überall um dich herum sterben Menschen, aber du kannst trotzdem beruhigt sein, weil du weißt, dass die Krankheit dich nicht berühren kann. Beachte, es hieß nicht, dass die Krankheit dich nicht berühren wird, sondern dass die Krankheit dich nicht berühren kann. Stell dir vor, die Gemeinde Jesu würde heute in diesem Zustand leben. Kannst du dir vorstellen, was für ein Zeugnis das Welt wäre? Weiter heißt es in den Versen 9 bis 11, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen, und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Verstehst du das? Noch einmal, das sind keine Versprechen, die Gott sie heilen würde, sondern alles Versprechen, dass die Krankheit sie nicht berühren würde. Kein Böses kann dich besiegen und keine Plage wird sich deinem Haus nähern, und wenn du dein Haus verlässt, werden dich seine Engel überall beschützen, wo du hingehst. Dieser Bund, den Gott mit den Israeliten schloss, machte sie unantastbar. So großartig diese Verheißung auch war, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Psalm 91 und allen anderen Abschnitten, die wir uns im Alten Testament angesehen haben. Vor Psalm 91 basierten die Verheißungen auf einer einzigen Bedingung: Tu alles, was ich dir sage. In Psalm 91 ändert sich die Sprache etwas. Statt, wenn du alles tust, was ich dir sage, heißt es jetzt, wenn du den Allerhöchsten zu deiner Wohnung Zuflucht Schutzbehausung machst. Tatsächlich sehen wir, dass ein Übergang vom Gehorsam zum Vertrauen stattgefunden hat. Psalm 91 war für die Israeliten bestimmt, aber ich glaube auch, dass es sich um einen prophetischen Psalm handelt, der auf den neuen Bund der Gnade in Christus hinweist. Obwohl uns der Verfasser von Psalm 91 nicht genannt wird, glaube ich persönlich, dass es König David selbst war. Wenn wir uns das Alte Testament ansehen, wird deutlich, dass David eine Vorschattung von Jesus Christus war. David und Jesus stammten beide aus dem gleichen Geschlecht, beide aus dem Stamm Juda, beide wurden in Bethlehem geboren und Jesus war die Erfüllung von Gottes Versprechen an David, dass einer der Seinen für immer König sein würde. Wenn du dir das Leben Davids ansiehst, kannst du erkennen, dass die Beziehung zu Gott über Regeln stellte. Aufgrund dieser Beziehung und seiner Liebe zu Gott verkündete David nicht nur als König, sondern auch als Prophet einige zukunftsweisende Wahrheiten über Gott und seine Bündnisse. Wir sehen das nicht nur in Psalm 91, sondern auch in Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft, PS 103, 1-5. In Psalm 103 stellt uns der Psalmist Gottes Segenspaket vor: Vergebung, Heilung, Schutz und Versorgung, und doch war dies kein Segenspaket des Alten Bundes. Unter dem Alten Bund gab es keine Vergebung der Sünde, sondern nur die Bedeckung der Sünde. Das war der Grund, warum die Israeliten einmal im Jahr zur Sühne ihrer Sünden vorstellig werden mussten, es 2 Mose 30, 30. Dieses Segenspaket war eine prophetische Erklärung der Vorteile der Errettung durch das Blut von Jesus Christus. Man könnte es ganz einfach mit einem Wort zusammenfassen: Errettung. Das Wort Errettung bedeutet im Griechischen Befreiung, Gesundheit, Sicherheit, Schutz, Bewahrung, Wohlstand. Die meisten Menschen denken, dass es bei der Errettung nur um Vergebung geht und darum, in den Himmel zu kommen, aber die Errettung ist so viel mehr. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen der Vergebung der Sünden, der Heilung, dem Schutz und der Versorgung. Wir sehen das in dem Wort Errettung, aber auch in Psalm 103. Das ist deshalb so wichtig, weil in Psalm 103 weder der Fluch noch der Gehorsam gegenüber dem Gesetz und Gottes Urteilen erwähnt werden. Das allererste, was uns gesagt wird, ist: Preise den Herrn, meine Seele. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Als die Vergebung kam, gab es eine Flut von Segnungen, die folgen sollten. Nicht nur, dass durch die Vergebung Heilung eintritt, es wird uns auch gesagt, dass unsere Jugend erneuert wird wie bei einem Adler. Hast du dich jemals darüber gewundert? Die meisten Adler mausern ihr Gefieder einmal im Jahr. Diese neuen Federn ermöglichen es dem Adler, abgenutzte oder beschädigte Federn zu ersetzen, damit er in Topform bleibt. Nur weil wir älter werden, heißt das nicht, dass wir uns abnutzen müssen. Erinnere dich, Mose wurde 120 Jahre alt und hatte immer noch seine Kraft und sein Augenlicht. Als Caleb 80 Jahre alt war, sagte er zu Josua: Ich bin heute noch genauso stark wie mit 40 Jahren, gib mir meinen Berg. Ich war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hat mich von dort aus losgeschickt, um dieses Land auszukundschaften. Bei meiner Rückkehr berichtete ich ihm davon nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Männer, die mit mir das Land erkundet hatten, machten dem Volk Angst. Ich dagegen hielt mich an den Herrn, meinen Gott, und vertraute ihm. Deshalb versprach mir Mose mit einem Eid: Das Land, auf das du als Kundschafter deine Füße gesetzt hast, soll dir und deinen Nachkommen für immer als Erbbesitz gehören. Denn du hast dem Herrn, meinem Gott, vertraut. 45 Jahre sind seitdem vergangen, und der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, so wie er es mir damals durch Mose in der Wüste versprochen hat. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie an dem Tag, als Mose mich als Kundschafter aussandte. So wie damals habe ich auch jetzt noch die Kraft, zu kämpfen und Kriegszüge zu unternehmen. Nun also teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort die Anakiter in großen und befestigten Städten wohnen. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben. Er hat es mir ja versprochen, Jos 14, 7, 12. Wie viele Menschen in ihren 80ern kennst du, die einen Kampf suchen und immer noch so stark sind wie in ihren 40ern? Aber hier war ein Sünder, der seinen Bund mit Gott kannte, und zieh dir an, was er erreicht hat. Sollte es für diejenigen, die Kinder Gottes sind, etwa weniger geben? Wenn ein Bund mit Gott, der den Einfluss der Sünde gestoppt hat, für anhaltende Jugend sorgen kann, was würde dann ein besserer Bund bieten? In Psalm 103 wird prophetisch angekündigt, dass etwas auf die Menschheit zukommen wird, das weitaus größer ist als das, was Gott unter dem alten Bund bereitgestellt hatte. David prophezeit etwas Besseres und Größeres, nicht wegen der Bedeckung der Sünde, sondern wegen der Vergebung der Sünde durch das Blut und Opfer Jesu Christi.